Herzlich willkommen bei einer. Oh, jetzt habe ich mal arg übersteuert. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Nerd, Nerd, Nerd, dem diskordianischen Comic-Podcast. Ich bin der Steffen und hier ist der neue Podcast. Jo. Herzlich willkommen bei Nerd, Nerd, Nerd, dem diskordianischen Comic-Podcast. Ich bin der Steffen und ich wollte mal wieder einen schönen kleinen Podcast aufnehmen. Das ist jetzt tatsächlich wöchentlich. Ich habe tatsächlich festgestellt, unter Umständen könnte es sein, dass dieser Podcast wöchentlich erscheint. Wöchentlich eine halbe Stunde ist ja auch nicht schlecht. Ich widme mich heute zwei Themen und einer kleinen Review. Die Themen lauten wie folgt. Ich werde zuerst sprechen über Divergence. Das ist eine kleine neue Veröffentlichungsinitiative von DC, die nach Convergence gestartet wird. Die News gab es tatsächlich erst der Produktion der letzten Sendung und dementsprechend konnte ich da in der letzten Sendung noch gar nicht so großartig drauf eingehen. Und mein zweites Thema ist die Rückkehr von Spider-Man in das Marvel Cinematic Universe. Gut, dann fange ich gleich mal damit an, nicht zu versprechen. Genau. Und zwar geht es darum, dass DC vorgestellt hat, was dort ab Juni 2015 im Programm ist. Und zwar wird also im großen Stil dieses New 52 Aufdruck Dingsy da fallen gelassen und man geht also einen ganz neuen Ansatz. Also tatsächlich so, dass ein bisschen mehr auf die breite Masse eingeht, genau wie Marvel das eigentlich schon länger gemacht hat, wirklich ernsthafte Superheldengeschichten zu erzählen, die auch wirklich unter die Haut gehen, daneben aber eben auch Unterhaltungsgeschichten oder eben auch wirkliche Comics über Personen zu erzählen oder wirklich reine Witzgeschichten. Das macht DC eben ab Januar auch, Juni, Entschuldigung. Ich will gar nicht großartig auf diesen ganzen, auf diesen ganzen Drumherum-Kram eingehen, weil, ob das alles so aufgeht, wie Dan DeDio sich das vorstellt, weiß ich nicht. Ich will eigentlich im Grunde genommen auf ein, zwei Serien eingehen, die starten werden. Und zwar wird es einerseits so sein, dass ganze Ongoings gestartet werden. Da möchte ich mir rauspicken, einerseits Batman Beyond, was ich ganz interessant finde. Ob das jetzt wirklich der Erde 12 Batman Beyond ist oder auch nicht, kann ich nicht sagen. Ich finde das insofern interessant, weil das wohl eine Parallelproduktlinie wird, neben den Digital First Serien, die es schon echt seit, ich weiß nicht wie lange, diese Digital First Serien eben existieren, so bestimmt drei oder vier oder fünf Jahre, keine Ahnung. Das war ja so die letzte Hochburg, in der Batman Beyond, also eben Terry McGinnis, noch erschienen ist. Und jetzt eben auch mit Future's End hat er seinen ersten Auftritt dann ja auch in der Main Continuity gehabt. Und, ich bin mal gespannt. Geschrieben ist das von Dan Jurgens, gezeichnet von Bernard Cheng. Ich bin mit Zeichnern meistens nicht so ganz firm, aber ich mag Dan Jurgens als Autoren ganz gerne. Dann möchte ich eingehen auf die neue Cyborg Ongoing. Da kriegt also Cyborg seine Ongoing. Da hatten wir, glaube ich, im Podcast über die Filme im letzten Jahr schon mal drüber gesprochen, dass das schon mal lange geplant war. Jetzt wird es tatsächlich gemacht, gezeichnet von Ivan Reis. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht. Die Zeichnung mag ich sehr, sehr gerne. Das Green Lantern-Universum wird ja nochmal komplett durch den Kakao gezogen, hätte ich fast gesagt. Und da wird es eine neue Serie geben namens Green Lantern Lost Army. Die anderen Serien werden alle eingestellt, jetzt im März. Und ich bin mal gespannt. Also das ist tatsächlich eine Serie, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie da das Green Lantern-Universum abseits von Hal Jordan dargestellt wird. Dann eine Sache, über die viele Leute frohlockt haben, nämlich Justice League of America von Brian Hitch. Da wird es also wirklich von Brian Hitch als Autoren und als Zeichner. Da haben viele Leute so ein bisschen frohlockt, weil eben tatsächlich gesagt wurde, dass das irgendwie nicht in der Kontinuität spielen soll, vielleicht so eine Multiverse-Geschichte wird. Wird man auch erst wirklich sehen, wenn es die ersten Solicitations gibt. Mal gucken. Dann direkt danach Justice League 3001 von Keith Giffen und Howard Porter. Da bleibt das, die Personalie gleich zur Vorgängerserie. Macht Keith Giffen einfach das, was er damals bei Legion schon gemacht hat. Da sind sie auch von Legion 90 auf Legion 91 gegangen. Das ist aber, ich denke mal, die gleiche Serie. Wahrscheinlich ein bisschen mehr auf Justice League International, Kui, weil das ist ja das, die Richtung, in die sich Justice League 3000 so langsam auch entwickelt hat. Und ich kann euch empfehlen, wenn ihr so ein bisschen Bock auf Multiverse habt und so ein bisschen Bock auf Kui Justice League International, dann holt euch mal die aktuelle Ausgabe 14? 14, glaube ich, genau. Das ist die mit Ice vorne auf dem Cover. Olaf's Daughter heißt die, glaube ich. Und da erzählt sie eben tatsächlich und macht auch ganz deutlich, auf was für einer Erde diese Serie spielt. Das war für mich also wirklich wie ein Mindfuck. Hätte ich so nicht erwartet. Eine neue Serie, die gestartet wird, ist Midnighter. Da wurde dann behauptet, oh, first gay character, bla bla, solo book. Naja, gut, es gab schon Batwoman, die ist lesbisch. Wenn man jetzt schwul mit lesbisch irgendwie noch, keine Ahnung, ich sehe da nicht so einen großen Unterschied. Ist auf jeden Fall wahrscheinlich der erste schwule Charakter, der eine eigene Serie kriegt. Ich hoffe da auf ein paar mehr Wildstorm-Charaktere, vielleicht eine bisschen erwachsenere Geschichte. Geschrieben von Steve Orlando und Zeichnung von Akko, ACO, keine Ahnung, habe ich vorhin noch nie gehört. Mystic You, Elisa Quitney, stay tuned for Artist Info, was auch immer. Keine Ahnung, Mystic You, dann gibt es noch Dark Universe auch noch. Keine Ahnung, was das sein soll. Ist noch nicht so viel drüber bekannt geworden. Dann, und das ist so ein bisschen mein Highlight, also das ist eine Sache, da freue ich mich total drauf. Omega Man. Das ist eine alte Serie. Das war, glaube ich, auch die Serie, in der Lobo zum ersten Mal aufgetreten ist. Und in den 80ern, glaube ich sogar. Und die wird geschrieben von Tom King. Das ist also mit einer der interessantesten neuen Personalien, die ich da so wirklich gesehen habe. Weil Tom King einfach wirklich auch so ein Underground-Mensch ist, der also wirklich dann in den 90ern auch diese Big Bang Comics mit aufgezogen hat, auch noch diesen Night Watchman Charakter hat, der im Backup tatsächlich zu Savage Dragon immer noch erscheint. Und das Irre ist, in der aktuellen Aufzählung der Multiversen ist eine Erde tatsächlich basiert, die auf den Big Bang Comics aus den 90ern mit Optiman und allem möglichen. Das scheint auch ein relativ großer Plotpoint zu sein mit Optiman und seinen Kollegen. Und wie gesagt, also diese Erde besteht eben tatsächlich auf diesem Universum, was Tom King mit seinen Kollegen in den 90ern eben geformt hat. Das ist so ein bisschen aus diesem ganzen Fanzine und bla bla bla, ich weiß gar nicht, wie man das alles so nennt, aus dieser Fanzine-Szene so ein bisschen rausgemändelt und ist dann in den 90ern tatsächlich auch mal so in Heftform gepresst worden. Genau. Dann gibt's eine neue Ongoing mit Starfire, geschrieben von Jimmy Palmiotti und Amanda Connor. Gezeichnet von Emanuela Lupacino. Klingt wie nice. Ist insofern interessant, weil einfach sehr viele weibliche Charaktere jetzt ihre Solo-Hefte bekommen, viele ihre Hefte auch behalten. Dafür verschwindet Starfire dann eben aus dem Line-Up von Red Hood and the Outlaws und die Serie wird umbenannt in Red Hood / Arsenal, geschrieben von Scott Lobdell und, was ist das hier? Zeichnung von Dennis Medry. Keine Ahnung, ich bin mit Zeichnern oft auch nicht so viel, dass ich jetzt sagen könnte, ich wüsste, wer das ist. Deswegen entschuldige das bitte. Genau, und dann sind da noch so ein paar andere Serien, die ich jetzt gar nicht so großartig erwähnt finde, weil mich auch alles nicht so wirklich groß adressiert. Konstantin der Hellblazer kann ich jetzt nochmal eben hier erwähnen, dass die Serie, also die alte Konstantin-Serie eingestellt wird. Ich fand die eigentlich ganz gut, ich finde die aktuell auch noch sehr gut. Nur wahrscheinlich geht man ein bisschen mehr zurück auf diese Hellblazer-Geschichte, um das vielleicht auch mit der Serie ein bisschen besser zu vermarkten. Keine Ahnung. Dann ist noch eine zweite Produktlinie eben angekündigt, nämlich eine Produktlinie aus Limited Series und das ist also wirklich ein Trend, der hat sich jetzt kurz vor Convergence schon so ein bisschen angedeutet, da sind also etliche Serien nur so über einen relativ begrenzten Zeitraum gelaufen und da hat man auch im Storytelling eben gemerkt, die waren gar nicht viel länger angelegt, beispielsweise G.I. Zombie, was mich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht hat, weil das hätte ich gerne weitergelesen, also das war so komplett anders als der Rest. Na gut. Es gibt jetzt auf jeden Fall 6-Issue-Limited-Series mit Batmite. Das ist also eine ziemliche Überraschung, dass so ein lustiger Spaßcharakter auf jeden Fall seine eigene Serie bekommt, wenn es auch nur 6 Hefte sind. Dann Bizarro, da gilt das Gleiche. Ne? Also Bizarro, Batmite, das ist somit ja schon auch so eine Riege irgendwie. Dann gehen wir nochmal weiter. Harley Quinn, Power Girl, die 2 Hefte, wo sie in dem Power Girl eben in diesem Harley Quinn Run mit dabei war. Das war extrem lustig. Also ich habe lange nicht mehr sowas Lustiges gesehen. Und bei Harley Quinn kann man sich ja sowieso streiten, ob das alles in Continuity ist oder nicht oder doch. Man weiß es ja nicht, weil es passt auch einfach oft nicht mit dem Rest zusammen, den Harley Quinn halt in den anderen Heften erlebt. So, und da einfach konsequent zu sagen, so komm, wir führen das nochmal vor, ist, auch wenn ich das richtig sehe, die gleiche Person, die gleichen Leute dann arbeiten, eben Jimmy Palmiotti, Amanda Conner und eben auch Stefan Roux. Super Zeichner, ich mag seine Zeichnung sehr. Das ist mein zweites großes Highlight, Section 8. Section 8 ist die Superheldentruppe aus den Hitman-Comics. Geschrieben, und jetzt haltet euch wirklich fest, Garth Ennis und gezeichnet von John McRae, die Leute, die damals eben auch tatsächlich diese Hitman-Comics gemacht haben. Ich vergöttere Hitman. Ich liebe diese Serie. 60 Hefte plus irgendwie dieses eine 1-Million-Heft damals Ende der 90er Jahre. Das war eine Offenbarung. Also wer heute Deadpool mag, der sollte sich, und bei DC mal was lesen möchte, der sollte sich wirklich mal Hitman angucken. Das ist teilweise so extrem meta und so extrem lustig. Manche haben sich gewundert, ja, wieso ist Hitman nicht mit angekündigt, wenn es auch die Section 8 ist, also dieser Sixpack-Charakter, der sich mal einpisst und alle möglichen Figuren halten. Wenn noch die Section 8 angekündigt ist, warum nicht gleich Hitman? Hitman ist tot. Ne? Also Tommy Monaghan ist am Ende von, sorry Spoiler, aber ne, das ist jetzt einfach auch fast 20 Jahre alt, die Serie. Das tut mir leid, wenn ich das jetzt spoilere, aber Tommy Monaghan ist am Ende von seiner eigenen Serie gestorben. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, Höhe, New 52, Reboot, bla bla bla. Nee, es ist tatsächlich so, der Charakter ist in Continuity, New 52, auch tot. Und das kann man an einer Sache ganz deutlich festmachen und mir sind fast die Augen rausgefallen, als ich das gesehen habe. Max kam eines schönen Nachmittags nämlich mit seinen Batman-Heften nach oben in den Clubraum, die er gerade wunderbar gekauft hatte, und hatte mir das letzte Heft aus der Storyline Batman Two-Face vorgelegt. Also in der Zeit, wo Robin halt, also Damian Wayne halt tot war, hat man die Charaktere halt ausgetauscht und da gab es eine 4 oder 5 Hefte Storyline Batman Two-Face. Und am Ende dieser Storyline gehen die beiden ins Noonans und das ist das Stammlokal von Tommy Monaghan und den ganzen anderen Outsidern irgendwie, die da in Gotham City rumlaufen. Und die gehen in dieses Noonans, der Laden ist ziemlich runtergekommen, hat kaum noch großartig Besucher. Und in einem Hinterzimmer sieht man, ich glaube, eine Geisel, die von einer Videokamera gefilmt wird. Und dann sieht man so eine ganze Wand. Und an dieser Wand sind halt Bilder von Tommy Monaghan, von seinen Freunden, von Bator, diesem Dämon, der da also auch jahrelang eben der Wirt war und so weiter und so fort. Und im Videorekorder ist eine Videokassette, auf der steht Lobos Wedding. So. Dieses eine Bild hat die komplette 61 Hefte andauernde Hitman-Serie aus den 90ern in die New 52 Continuity geballert und auch noch dieses großartige Hitman-Lobo-Heft, That Stupid Bastard hieß das, glaube ich, wo die Lobo dadurch besiegen, indem sie ihn irgendwie eine Hochzeit veranstalten lassen. Das sind zwei wirklich großartige Geschichten und das ist alles in Continuity. Also ich würde mich sehr wundern, wenn die es tatsächlich wagen, Tommy Monaghan über irgendeinen Weg wieder zurück in die New 52 holen oder in dieses, ja, es heißt ja nicht mehr New 52, aber versuch mal diese Gewohnheit jetzt seit 3,5 Jahren irgendwie loszuwerden. Aber ich würde mich sehr wundern, wenn die da tatsächlich diesen Weg gehen. Weil einerseits, weiß ich nicht, diese Hitman-Serie ist so definitiv und sie passt mit allem, was da drin passiert, auch sehr gut noch in die New 52 rein, ne, in Anführungszeichen New 52, das wirst du nicht mehr los. Genau. Ne, das war also Section 8 ist eine Sache, die ist für mich gekauft. Omega Man, gucke ich mir mal an. Bei den anderen Limited, da muss ich mal gucken, vielleicht warte ich da einfach auf die Trades. Keine Ahnung, also an neuen Serien. Ich probiere mich da mal durch, also Cyborg ist nichts für mich. Keine Ahnung, finde ich sehr unspektakulär. Und sollte Keith Giffen mit Justice League 3001 tatsächlich wieder diesen Kui-Kui-Kui-JLI-Ton anschlagen, na, mal gucken, vielleicht ist es dann doch wieder was für mich. Midnighter, auf jeden Fall auch nicht uninteressant, weil ich eben auch die Hoffnung habe, dass dort ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Wildstorm passiert. Dann gehen wir mal weiter. Eine Serie oder eine Tatsache, die mich ein bisschen irritiert hat, das muss ich mal eben was hier eingeben, damit ich jetzt keinen Blödsinn erzähle. Nee, Jeff Lemire ist nicht mehr dabei. Der geht, also was ich jetzt gemerkt habe, also stärker auch Richtung Valiant, schreibt da jetzt auch einige Sachen mehr, ist da glaube ich auf Bloodshot und hat jetzt auch diese Miniserie The Valiant übernommen, was auch extrem gut ist, also bitte lest Valiant, wenn ihr euch selber einen Gefallen tun wollt, lest echt Valiant. Jeff Lemire scheint nicht mehr mit dabei zu sein, zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht. Ansonsten ist es mit ein bisschen, ein paar Personalien wurden getauscht, aber im Grunde genommen ist es schon so, wie es vorher war. Ich finde, er hält es auch nicht irgendwie großartig, irgendwelche erwähnenswerten Veränderungen. Gut, hier bei Justice League United, was ja bisher immer Jeff Lemires Serie war, steht jetzt Stay Tuned for Creative Team Info. Ich würde mich freuen, wenn die Serie von ihm weitergeführt wird. Ist jetzt hier aber gar nicht so großartig was drin. Und Tom King ist eben auch noch bei Grayson mit dabei. Ich bin mal gespannt, wie er wieder da einschlagen wird. Ich weiß gar nicht, ob er die Serie nicht sogar schon von Anfang an geschrieben hat. Ich kann mich jetzt gar nicht großartig erinnern. Ich habe solche Namen auch einfach nicht immer im Kopf. Aber ansonsten kann ich jetzt auch nicht so großartige Änderungen entdecken, die mir jetzt irgendwie ins Auge springen würden. Was mir doch natürlich, eine Sache muss ich natürlich erwähnen, der Autor für die Superman-Hefte. Das ist, der Name ist ein bisschen kompliziert, tut mir leid. Gene Luen Yang. Das ist ein Autor, der kommt jetzt von links, so von Dark Horse, so links rein und der hat da früher Avatar geschrieben und solche Geschichten, hat ein paar Eisner Awards gewonnen, wenn ich das richtig verstanden habe und den ziehen die jetzt auf Superman. Jeff Johns durch Superman zu ersetzen, ja, das möchte er gerne, nein. Jeff Johns durch Gene Luen Yang zu ersetzen, finde ich schon sehr mutig. Ne? Das ist kein Nobody, das auf keinen Fall, aber naja, gut, mal gucken, wie das da so weitergeht. Ansonsten Justice League immer noch Jason Fabok an den Stiften, Green Lantern, Robert Vendetti, den ich bei echt lieben gelernt habe. Bei Green Lantern, ich weiß nicht, ich werde mit Green Lantern einfach nicht warm, keine Ahnung. Also ich habe echt versucht, halt Jordan so ein bisschen, auch während Godhead war okay, aber nur weil es Robert Vendetti ist, das auch noch zu lesen, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Was ist hier noch? Becky Quinn bleibt bei Gotham Academy, Robert Vendetti bei The Flash. Bist du mit dem Buch? Musst du das Buch noch schreiben? Keine Ahnung. Nee, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ansonsten ist es halt einfach auch hier auch Babs Tarr bleibt bei Batgirl. Das ist irgendwie auch aus der Kalmban Aquaman. Ich will ja auch Lobo, will ich auch nicht mehr lesen. Kalmban, geh nach Hause. Gut. Das sind meine Lowlights. Die Lowlights gibt es eigentlich gar nicht, weil alles, was mich nicht interessiert, lese ich halt nicht oder nimm's nicht wahr. Ich wollte eigentlich tatsächlich konsequent nach Convergence bei DC raus. Das ist mir jetzt gar nicht so leicht möglich, weil da schon ein paar Sachen jetzt laufen, die mich schon interessieren. Ich versuche mir einen groben Überblick zu verschaffen und dann auch zu entscheiden, was da weiterlesen möchte. Section 8 ist tatsächlich gekauft für mich. Auf jeden Fall als großer Hitman-Fan. Bei den anderen Sachen, also Omega Man liebäugel ich mit Midnighter, wie gesagt. Ansonsten muss man mal abwarten, auch diese ganzen etwas gruseligeren Ansätze, so dieses Dark Universe, Mystic U, da muss man mal abwarten, ob das nicht vielleicht wirklich Anthologien sind oder ähnliches. Wer weiß das schon? Das sieht man dann also auch erst, wenn es tatsächlich soweit ist. Ich finde den ganzen Ansatz schon relativ interessant, einfach weil man wirklich versucht, genau wie Marvel, ein breites Publikum zu erreichen und sich auch so ein bisschen von diesem Zeichenstil, diesen Hauszeichenstil, den man einfach über die Jahre hatte, 3,5 Jahre einfach hatte, so diese Einheitsbrei, die man gemacht hat, jetzt einfach sein zu lassen. Und das war jetzt so im letzten Vierteljahr, halbes, dreiviertel Jahr, tatsächlich so, dass man ein bisschen experimentiert hat. Und ich glaube, der Erfolg mit Harley Quinn und eben auch die gute Resonanz bei Gotham Academy hat DC einfach gezeigt, dass man eben auch nochmal andere Wege gehen kann, als immer nur diese etwas doch sehr düsteren und so pseudorealistischen oder, könnte man schon sagen, hyperrealistischen Comic-Hefte da zu zeigen. Und es sah halt alles schon sehr einheitlich aus. Und davon gehen sie einfach jetzt auch tatsächlich weg, eben auch mit Patrick Gleason, der seine eigene Robin-Serie bekommt. Ich glaube, der weiterhin, der kriegt doch diese, Robin, Son of Batman, das wird sein eigenes Heft sein, also diese, Die Storyline, die Max und ich gelesen haben, Hunt for Robin und eben dann auch Robin Rises, das hat mir optisch extrem gut gefallen. Patrick Gleason ist ein sehr außergewöhnlicher Zeichner und das hat mir sehr, sehr, sehr großartig gefallen. Auch ganz, ganz interessant koloriert und ja, also das erste Bild davon sah eben auch sehr interessant aus. Ich bin mal gespannt, ob diese Rechnung für DC tatsächlich aufgeht. Ich habe da also ein paar Charaktere, habe ich wirklich lange gesucht und dazu gehört einfach wirklich Bizarro oder eben auch Batmite. Oder ich warte ja immer noch auf einen Mr. Mixius Pitalik, der irgendwie in irgendeiner Art und Weise auch annehmbar ist und der aus Action Comics von Grant Morrison, das war halt, also da müssen wir nicht drüber reden, das ging halt gar nicht. Und vielleicht bekommt der nochmal ein ähnliches Treatment, wie es Batmite jetzt hat. Wobei Batmite schon auch irgendwo, ja, inzwischen über die letzten Jahre eher zu einem Publikumsliebling geworden ist, auch durch seinen Auftritt am Ende von Batman the Brave and the Bold, einer letzten Folge, großartig synchronisiert von Tim Sander, glaube ich, oder irgendwie sowas. Ja, und Aquaman war dann plötzlich Oliver Kalkofe. Ich bin vorsichtig optimistisch, wie bei allem, was DC in den letzten 2 Jahren gemacht hat, als dieses Line-Up gekommen ist, war ich wie immer, wenn sowas passiert, super gehypt. Das passiert mir jedes Mal, wenn DC irgendwas ankündigt und hinterher bin ich dann doch enttäuscht. Siehe Convergence, wo ich am Ende wieder total ernüchtert war und mir, bevor ich mir wirklich dann auch eine Meinung gebildet habe, erstmal genau drüber nachgedacht habe, okay, was passiert jetzt? Convergence hat mich nämlich schon wieder aus den Socken gehauen. Steve Puck ist interviewt worden zum Thema Harley Quinn und Captain Carrot und ich dachte, es wäre wirklich alleine ein Kampf Harley Quinn, Captain Carrot, aber nein, die Gotham Sirens sind mit in dem Heft, also eben, ich glaube, Poison Ivy und Catwoman sind das, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Und Harley Quinn eben. Und die komplette Zoo-Crew wird in dem Heft auftauchen. Ich habe Angst, dass es die neue New 52 Zoo-Crew ist aus dem Multiversity-Heft, die ich zwar auch extrem sexy finde, also die sind wirklich cool neu designt. Ich hätte aber gerne wirklich die cartoonige, alte 80er-Jahre Zoo-Crew. Man darf gespannt sein. Steve Parker hat aber auch vor allem eine Sache gesagt und die hat mich fast schon ohnmächtig werden lassen als alter Zoo-Crew-Haudigen, es wird ein neues Mitglied geben, der Zoo-Crew. Und diese Figur wird wohl offensichtlich irgendwann in naher Zukunft auch ein eigenes Heft bekommen. Das ist nämlich auch so die Idee hinter dieser neuen Initiative Divergence, wie man sie jetzt mal nennen möchte, dass also in der Zukunft auch in diesem Jahr wahrscheinlich noch ein, zwei neue Serien dazukommen. Momentan sind wir bei 49 Heftserien. Die New 52 war schon länger nicht immer nur auf 52 regelmäßigen Heftserien. Jetzt von einer New 49 zu reden, wäre vielleicht ein bisschen vermessen. Aber so als Übergangstitel, ja, warum eigentlich nicht? Aber da das auch nicht der Aufdruck auf den Heften wird, sondern dieser Aufdruck wird komplett verschwinden, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Ganze vielleicht dann einfach auch mal gut, dann einfach wirklich nur vom aktuellen DC-Universum zu reden, weil das Universum bleibt, es wird kein Reboot passieren, so viel dürfte dann inzwischen auch klar sein. Gut, ich trinke nochmal eben einen Schluck und dann gehe ich auch gleich zum nächsten Thema. Genau. So, und die zweite News, die mich in dieser Woche also wirklich auch komplett aus den Socken gehauen hat, war die Neuigkeit, dass Spider-Man zurück im Marvel Cinematic Universe ist. Mal eben die groben Daten. Marvel hat sich mit Sony geeinigt. Man wird diesen Charakter also teilen. Und zwar wird es so sein, dass es einen Film-Reboot geben wird. Das heißt, die Figur wird auch neu besetzt. Andrew Garfield ist aus der Sache raus. Die Solo-Filme werden weiterhin von Sony produziert und finanziert und auch vertrieben. Und die haben, was Spider-Man angeht, auch immer noch das letzte Wort. Allerdings darf Marvel diese Figur jetzt auch in Avengers-Filmen oder halt in diesem Marvel Cinematic Universe nutzen und andere Marvel-Charaktere können jetzt auch in den Spider-Man-Filmen auftauchen. Was bedeutet das konkret? Wie gesagt, Andrew Garfield ist aus der Nummer raus. Ich fand ihn nicht nur schlecht, also er war ein guter Peter Parker, aber ob er einen guten Spider-Man gemacht hat, das ist aber dahingestellt. Das entscheiden wir dann an einer anderen Stelle. Jetzt habe ich gerade ernsthaft 20 Minuten über Divergence geredet. Was ist denn hier los? Ich sehe das ja gerade erst. Oh mein Gott, ich habe noch ein Comic-Heft hier liegen. Na gut, dann handle ich Spider-Man ganz schnell ab. 2017 geht es, wie gesagt, mit einem neuen Spider-Man-Film weiter. Viele Leute haben gesagt, ja super, jetzt kann Spider-Man auch in Civil War auftreten. Ich will da gar nicht so lange drauf rumhacken, weil das sind genau die Sachen, die ich mir gewünscht habe. Spider-Man gehört nach Civil War und da gibt es überhaupt nichts drüber zu diskutieren. Das Ganze öffnet natürlich Tür und Tor auch in Richtung Fox, also wenn Disney jetzt tatsächlich sagt, so komm Leute, wir legen euch jetzt so viel Geld her, dass ihr uns Wolverine gebt, dann kann Disney-Marvel auch beispielsweise hingehen und einen Film namens Old Man Logan machen, auf den ich echt warte. Und ich glaube, Hugh Jackman hat so langsam das Alter, dass er diesen Film auch tatsächlich machen kann. Ich würde mich über Old Man Logan sehr freuen. Nur der ist wirklich nur dann möglich, wenn sowohl Spider-Man als auch Marvel, also die ganzen Marvel-Figuren und eben auch Wolverine unter einer Dachmarke erscheinen. Und ich würde auch gerne Hugh Jackman in diesem Film sehen. Der Film funktioniert auch nur mit den X-Men und mit allen möglichen Marvel-Figuren. Lest das mal, das ist auch eine ziemlich coole Geschichte. Wolverine, Old Man Logan. Auf jeden Fall mal ein Lesetipp wert. Ja, also wie gesagt, das öffnet natürlich solchen Deals jetzt auch Tür und Tor. Aber das Ganze muss jetzt erstmal auch klappen mit Spider-Man und dem restlichen Marvel-Universum. Und dann sehen wir mal weiter. Für die Zuschauer heißt das jetzt, dass man jetzt in 2017 dann schon wieder den nächsten Reboot bekommt. Die Storylines, die man in den ersten beiden Amazing Spider-Man-Filmen angerissen hat, die werden wohl nicht aufgelöst werden. Da, wo Andrew Garfield ausgetauscht wird, werden wahrscheinlich auch alle anderen Charaktere ausgetauscht. Langsam kann ich keine Spider-Man-Filme mehr sehen. Das wäre jetzt der dritte Schauspieler auf dieser Rolle. Und also zumindest in den letzten 15 Jahren. Und naja, ich weiß es nicht. Der Zuschauer wird vielleicht einfach dann auch dadurch reagieren, indem er verwirrt einfach dann nicht ins Kino geht. Wobei die Spider-Man-Filme schon auch immer relativ gut besucht waren. Aber das wird man dann einfach mal sehen. Und ja, ob man da jetzt auch wirklich einen neuen jungen Schauspieler findet, einen guten neuen Schauspieler findet, bleibt abzuwarten. Ich habe die Hoffnung, dass das klappt. Man will, wenn ich das richtig verstanden habe, Spider-Man auch wieder in die Highschool setzen, um einfach einen jungen Schauspieler zu haben, der vielleicht auch in 10 Jahren noch jung genug ist, die Rolle zu spielen. Die anderen Schauspieler waren dann ja auch schon Mitte, Ende 20, als sie die Rolle gestartet haben. Also ich glaube, Tobey Maguire war schon 26, als er angefangen hat, Peter Parker zu spielen. Und Andrew Garfield ist jetzt 31, 32 oder sowas. Der wäre dann auch in 5 oder 6 Jahren für den nächsten Captain America oder sowas, dann wäre der auch schon zu alt. Das Ganze sorgt vor allem auch dafür, dass andere Filme jetzt nach hinten gerückt werden und man vielleicht ein bisschen länger warten muss auf die. Aber wenn ich jetzt endlich Spider-Man auch tatsächlich bei den Avengers in Civil War bekomme, dann ist das, glaube ich, auch das Warten wert. Und ich habe, ich glaube, insgesamt 4 oder 5 Jahre auf den ersten Avengers-Film gewartet und habe dann wie ein kleines Kind zu Weihnachten im Kino gesessen. Und also das war, also ich bin nicht enttäuscht worden. Und ich habe einfach, um nochmal auf das Thema einzugehen, große Angst, dass ich bei einem Justice League-Film enttäuscht werde. Und ich glaube, diese Angst ist auch berechtigt. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Man soll ja keine ungelegten Eier mit Senf beschmieren und sich dann in den Hals schieben. Genau. Gut, dann habe ich noch ein ganz, ganz kurzes Thema, nämlich ein Comic-Heft, was ich gelesen habe, nämlich das Heft Spawn Nummer 250. Ich habe in meinem Leben nicht viele Spawn-Comics gelesen. Ich kannte die Figur weit bevor ich angefangen habe, Comics zu lesen, nämlich durch den Film. Also bevor ich halt eben angefangen habe, Superhelden-Comics zu lesen, durch den Kinofilm. Den haben wir als Kinder also immer wieder im Fernsehen geguckt. Der war ab 16 freigegeben. Wir haben den halt trotzdem geguckt. Das ist halt, als Kind hast du halt diese Filme geguckt, das interessiert dich doch nicht, das ist doch vollkommen egal. Ne, also die Figur war mir schon relativ lange ein Begriff. Ich habe, glaube ich, dann irgendwann mal, weil ich das Geld über hatte, die deutsche Spawn Nummer 100 gekauft. Eben, die war ein bisschen teurer, die war auch ein bisschen voller gepackt. Ich habe das Heft gelesen, habe nichts verstanden, habe es danach auch gelassen und habe gedacht, so, Spawn ist jetzt auf Comixology verfügbar, klickt dir die 250. Also sie sind mit der 250 tatsächlich dahin gegangen und haben gesagt, so, die 250 ist jetzt da und wir knallen die anderen 249 plus Hefte jetzt eben auch da drauf. Und ich hatte natürlich Angst, dass ich wieder nichts verstehe und wieder nicht wusste, was hier passiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diese Geschichte gelesen. Ich hatte nicht allzu viel Vorwissen. Ich wusste, dass Al Simmons aktuell nicht der Spawn ist. Das war auch die einzige Information, die ich irgendwie hatte. Aber das war auch gar nicht wichtig. Die Geschichte hat einen also wirklich an die Hand genommen und entlang geführt. Spawn ist, glaube ich, also irgendein Spawn, ist auch irgendwie die ersten 8 oder 9 Seiten gar nicht aufgetaucht. Es wurde immer über Spawn geredet und sehr viele Informationen über zurückliegende Ereignisse gegeben. So im Vorbeigehen, während die ganze Dramatik da passierte. Es ist irgendwie ein, irgendeine Kakerlakenseuche ist da losgegangen und die haben irgendwelche seltsamen Symbole geformt, die man noch irgendwie entschlüsseln musste. Und dann hat's den neuen Spawn irgendwie zerlegt und ja, dann gibt's eine relativ interessante Wendung, die dann vielleicht für die Ausgabe 251 nochmal interessant ist. Ich gebe das jetzt nicht weg, weil ansonsten wäre das gemein. Das Heft ist super gezeichnet. Also das war also großartig, was in diesem Heft passiert ist. Optisch gesehen, total cool und verständlich geschrieben. Es ist halt eben auch tatsächlich immer noch Todd McFlame, wie Tobi immer so schön sagt, also Todd McFarlane, der hier da an der Schreibmaschine sitzt und diese Geschichte schreibt. Und dementsprechend, also ich habe mich da so wirklich von der ersten Seite wohlgefühlt, hatte nie das Gefühl, irgendwie komplett verloren zu sein. Und das hat mir großen Spaß gemacht. Wenn ich jetzt Punkte vergeben sollte, dann lasse ich das lieber, weil Punkte vergeben ist immer komplett subjektiv. Entscheide das selber, es ist sehr düster, es ist auch ein bisschen brutal. Das ist ein Superhelden-Comic für Erwachsene, erschienen irgendwann letzte oder vorletzte Woche. Ich habe also mit Daten und Zahlen und Fakten, ich hätte mir das vorher aufschreiben können, aber ich lasse das, weil ich will hier unvorbereitet in die Sendung gehen und es klappt ja irgendwie trotzdem. Bin ich halt nicht so gut und dementsprechend einfach nur so aus dem Patronengürtel rausgeschossen. Auf jeden Fall eine Leseempfehlung wert. Gut, das war's schon wieder bei Nerd, Nerd, Nerd, dem discordianischen Comic-Podcast. Ich lasse die Sendung tatsächlich so. Ich schneide da jetzt nicht dran rum, das bleibt jetzt so. Und ich hoffe, dass das also wirklich geht. Ich denke schon, dass das also jetzt kein großartiges Problem sein sollte, wenn ich jetzt hier nicht großartig schneide. Weil ich habe tatsächlich heute Abend nicht mehr die Zeit, da noch großartig dran rumzuvorwerkeln. Nächste Woche habe ich mir schon fest vorgenommen, mache ich so eine kleine Spider-Man-Spezialsendung. Da rede ich nämlich einerseits über die TV-Serie Spectacular Spider-Man. Die habe ich mir nämlich mal komplett auf DVD gegeben. Wenn ihr meine Wunschzettel beobachtet habt, was ich nicht erwarte, aber da ist nämlich jetzt der Eintrag Spectacular Spider-Man auf DVD verschwunden, weil ich habe mir das Ding jetzt selber geholt. Und da rede ich einerseits drüber und andererseits rede ich nochmal groß angelegt über den zurückliegenden Spider-Man-Event Spider-Verse, der jetzt also tatsächlich auch irgendwann vor einer oder zwei Wochen dann zu Ende gegangen ist. Und ja, mal gucken, was da noch so an Themen mir so vor die Füße fällt. Und dann sehen wir uns, oder hören wir uns besser gesagt, in der nächsten Woche wieder. So, und jetzt kommt noch die Stimme, die euch sagt, dass ihr uns Geld geben sollt. Und wie gesagt, bis nächste Woche. Hallo, freundliche Stimme. Nerd, Nerd, Nerd soll auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktion ist für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Am leichtesten und schnellsten geht ein Klick auf die Flatter-Buttons unter den Folgen und auf den Blog selbst. Ebenso habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnerdnet.blogspot.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Kassette umdrehen, Kassette umdrehen, Kassette umdrehen, Kassette umdrehen, Kassette umdrehen.